Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu A, der Kurzform von Ach, wo wir mit mindestens 10 Hinweisen auf eine Person hinraten, die nicht mehr unter uns weilt. Heute kommt eine Person von dem Dominik. Tada. Bist du schon durch? Na klar. Echt, ich hatte, warum variierst du nicht mal? Möchtest du nicht noch irgendwie Spaß-Sonderregeln brauchen? Wie bei Mario Kart, dass du dann auf einmal den Kurs irgendwie rückwärts fährst oder dass dann irgendwie... Und Hinweis Nummer 3 wird ausgetauscht mit Hinweis Nummer 7. Oh, ich habe tatsächlich mir gerade überlegt, dass ich 9 und 10 einfach tauschen werde. Ich wurde wie Neil Armstrong als Sohn eines Wirtschaftsprüfers geboren. Das war jetzt nur zum Name-Dropping, oder? Ja, ich tue mal Name-Droppen, dass ich auch Neil Armstrong kenne. Persönlich. Aus dem Fernsehen. Also, wisst ihr es jetzt immer noch nicht? Turnvater Jan. Also, besser wird's nicht. Ja, das würde tatsächlich zu Hinweis Nummer 2 passen. Preußler. Meine Familie war deutsch-schwedische Abstammung. Ottfried Preußler. Na. Michael Ende. Na. Obwohl, lebt Michael Ende noch? Ich glaube schon. Oder ist mit ihm zu Ende? Ach nee, das ist eine unendliche Geschichte. Mit oh! Keinen auslassen. Drittens, nach dem Schulbesuch diente ich 2 Jahre als Kompanieschreiber. Danach studierte ich Psychologie und arbeitete nach meinem Abschluss als Werbetexter, Werbemanager und Vertriebsleiter einer Kinderzeitschrift. War es Freud? Nein. Und bei dem war ich auch gerade. Aber bei Vertriebsmanager einer Kinderzeitschrift. Das wäre total geil, wenn Freud einfach Vertriebsmanager einer Kinderzeitschrift gewesen wäre. Der Verleger von, wie hieß es, Bussi. Ja, Bussi-Bär. Von der Apothekenumschau. Genau. Von Medi und Zini. Viertens. Ich war ein großer Jazz-Fan und veranstaltete sogar entsprechende Festivals. Kinderzeitschriften und Festivals. Aber nur Fan, also nicht selber Musiker. Das ist schon. Gab es in Deutschland eine relevante Jazz-Szene? Ja. Ja. Es ist auch, dass ganz viele Rockmusiker ganz schlimm auf die Jazzer schimpfen, weil die so viel Geld verdienen würden. In Deutschland? Ja. Okay. Naja, der Punkt ist, du musst dir überlegen, so eine, also ich sag mal so ein. So ein Empfangskonzert mit so einer Jazz-Kombo ist halt angesehener als mit einer Rock-Kombo. Mhm. Und das heißt, das ist halt, glaube ich, eher die High Society, die sich mal ein bisschen Jazz rauslässt, als eine Rocknummer. Auf der anderen Seite, ich kenne auch Leute, die als Jazzer unterwegs sind und davon ihren Lebensunterhalt bestreiten, beziehungsweise halt auch Musiklehrer noch nebenher sind. Und so finanziell toll ist das jetzt alles nicht. Jazzer klingt total schmutzig. Jazzer. Was niemand weiß, das meiste Geld habe ich mit Clubs und Casinos gemacht. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Dass ich herumstehe. Ich stelle die steile These auf, dass uns das dann auch nicht weiterhilft, wenn es keiner weiß. Ja. Das klingt jetzt nicht so ein bisschen so ein Schauspieler aus, keine Ahnung, sowas wie dem Rat Pack, die dann so nebenher noch ordentlich Geld gemacht haben. Ich glaube, die aus dem Rat Pack haben tatsächlich das allermeiste Geld durch hier Entertainment. Ja, ja, aber dann also so bei gut mir angelegt würde und dann ich ja eher mal in Richtung Schauspiel gehen. Ich hab's mir verkniffen. Irgendwann schneide ich das mal zusammen, wie oft du das gesagt hast. Das wäre total geil. Sehr gerne. Vielleicht ist er auch ein Footballspieler. Das würde ich bei euch niemals machen. Ja, nee, ist ja ein Deutscher. Mein Vater wollte mir zur Erreichung meines Traumes kein Geld leihen, also fragte ich meine Mutter. Sie glaubte nicht an die Idee, aber an mich und gab mir Geld. Auch nett. Mama hat immer an meinen Rap geglaubt. Nee, meine Mama ist stolz auf meinen Hip-Hop. Was war die Zeile von Sido? Keine Ahnung. Ich bin nicht so textsicher in Sachen Sido. Ich auch keine Ahnung von Rap. Geschweige denn Hip-Hop oder... Ach, nee. Da bin ich textlich nicht sicher. Eine Kaninchenart ist nach mir benannt. Boah, ich bin neulich an einem Plakat, bei uns, wenn Kirch war, ist es immer auch gleichzeitig die Ausstellung des Kaninchenzuchtvereins. Und da gab es so ein Plakat mit allen Kaninchen und Kaninchenrassen. Und das sind ganz absurde Dinge drauf. Na, dann müsstest du es doch wissen. Ja, ich behalte es nur noch ein bisschen für mich. Gibt es einen Victor von Bülow? Vielleicht. Ja. Also gibt's, ja. Viktor von Bülow gibt's. Ja, ja, nein, nein, ich meine als Lösung. Beziehungsweise Hasenrasse. Hasenrasse. Ich lebte zeitweise mit 7 Frauen zusammen. Ah, Mensch. Wer war denn das? Ich würde sagen, du sagst sowas wie, oh Mensch, das wäre mir zu anstrengend. Also mir auf jeden Fall. Ja, okay. Das ist ein typischer Fall von, das klingt besser. Ja, aber waren 6 davon vielleicht seine Töchter? Oder? Du bist so eine Sitcom. Vielleicht. Too many wives. Horsing too around. Too many wives. Aber es ist jetzt nicht, wie heißt der hier? Mr. Playboy Mansion, Hugh Hefner. Ding, ding, ding. Doch, ding, tatsächlich. Ding. Ah. Tatsächlich, der Gründer des Playboys. Und damals. Ach, die Kinderzeit trifft jetzt allem, da. Vor allem, wie schön auch. Papa leistet mir Geld. Ich habe da so eine Idee. Nee, das ist Schwachsinn. Mama leistet mir Zimmer. Geld. Guck mal, was da drin steht. Oh ja, wenn der Pupp das will. Also tatsächlich, war der Playboy zu Start noch eine geschmackvolle Variante des Mops-Magazins und dann zwischenzeitlich der Hugh hatte auch tatsächlich ein untrügliches Gespür für gute Texte, muss man wirklich sagen. Ich löse den Playboy nicht nur wegen den Bildern. Er hat auch tatsächlich wirklich halt einfach gut, wie heißt es, kuratiert, ja. Und hat auch das Playmate des Monats quasi immer jahrzehntelang selber ausgesucht und geschmackvoll. Wobei er dann eine Zeit lang verlegt hat einfach, oder so? Nee, er war tatsächlich als Chefredakteur da lang. Und diese Clubs und Casinos haben sie vom Playboy, es gab wirklich Playboy-Casinos und Clubs. Aha. Und da haben wir das meiste Geld mitgemacht. Ich fand es auch geil, dass ich den Hinweis, eine Kaninchenartist nach mir benannt, durchgebracht habe. Ah. Weil das halt der Playboy-Hase inspirierend war. Ja, ein Logo, ja, das nach einer halben Stunde übrigens entstanden ist. Wie? Also damals halt für den Playboy, das Logo wurde innerhalb von einer halben Stunde gemacht. Ach was. Ja, und dann halt auch die sexuelle Konnotation des Rammlers quasi, des Playboy-Hasen. Ich habe noch 2 weitere Hinweise. Ich war einer der Sponsoren des Hollywood-Schriftzuges. Das Y habe ich gezahlt. Ach was, das ist ja völlig absurd. Es ist auch so, dass er dann auch später eine Sammlung gemacht hat, als das renoviert werden musste, weil das tatsächlich, kann man sich heute kaum mehr vorstellen, aber mal total runtergekommen war, ich glaube in den 80er Jahren. Und da hat er das dann auch quasi initiiert, dass das wieder renoviert wurde. Und Hinweis Nummer 10. Ich wurde neben Marilyn Monroe begraben. Und das, ja. Marilyn Monroe ist tatsächlich das erste Playmate des Monats gewesen, damals im Playboy. Das ist irgendwann mal gefallen bei uns in irgendeiner Folge, bilde ich mir ein. Kann gut sein. Oder das hat mir jemand als Fact erzählt. Da ging es aber um Monroe. Das ist gut möglich. Hugh Hefner. Ja, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es um Fun Facts über Tittenmagazine geht. Aber ja, spannend. Aber jetzt muss ich mal doch fragen, Titten, was spannend. Wurde denn daraus? Oder was wurde denn aus dem Playboy? Denn da gab es ja irgendwann die Ansage, dass es keine Nacktbilder mehr im Playboy gibt. Das haben sie schnell wieder aufgelöst. Ah, okay. Also tatsächlich war das mal eine Zeit lang. Das ist auch ganz witzig. Wir sind ja alle drei im Computerspielbereich auch gerne unterwegs. Und ich weiß nicht, ob dir das zu Mainstream ist, aber die größte amerikanische Entertainment-Seite ist ja IGN. Und die Naomi Kyle ist eine Moderatorin gewesen, ein Host von ihrem Videoformat und die war eine der ersten, die quasi in diesem in dieser Neuauflage des Playboys sich auch ablichten hat lassen und zwar angezogen. Ah ja. Ja, genau, aber das hat nicht lang geholfen. Also das ist bemerkenswert. Letztendlich ist ja das, was du im Playboy heutzutage siehst, nicht mehr erwähnenswert großartig, weil die verstohlenen Blicke, die man als in meinem Alter als 10-Jähriger dann noch quasi hineingeworfen hat. Heutzutage bist du ja auf web.de an deinem Smartphone. Nein, also in meinem Postfach. Nein, aber also die gemeine weibliche Brust, im Web, die schlägt dir überall entgegen. Nein. Also das ist ja nichts mehr, wo du noch jemanden quasi hinterm Ofen gemeinhin vorlockst. Nein, ich will ja nur sagen, dass so nach oben ohne Ball. Ja, wenn du überlegst, was halt früher als anzüglich galt und als gewagt galt. Ja. Das ist ja unvorstellbar, was heutzutage bisweilen einfach Mode ist. Auszüglich galt ziemlich als anzüglich. Was für ein schönes Schlusswort. Na dann. Good fight, good night. Gute Nacht. Sleep tight.